Die Magyaren halten den Waffenstillstand getreulich ein. Aber die Wut der blitzschnell erscheinenden Räuber tobt sich dafür umso grimmiger an den Bayern und Schwaben aus. So tauchen sie 926 vor dem uralten Stift St. Gallen auf und plündern das Kloster. Kurz darauf schreibt der junge Klosterschüler Eckehard, durch diesen Überfall an die Zeit der Hunnen erinnert, mit inbrünstiger Freude an Heldentaten das schöne lateinische Epos von dem starken Walter von Aquitanien, der mit seiner Braut Hildegund aus dem Hunnenlande flüchtig, im Waskenwalde mit Hagen und Gunther die blutigen Kämpfe zu bestehen hat, die Walter die rechte, Hagen ein Auge und 6 Backenzähne, Gunther ein Bein kosten. Während der Mönch von so großen Taten schreibt, verrichtet sie der deutsche König bereits mit seinem neuen Heerbann, der eben im Slawenkrieg die Generalprobe besteht. Die Nordslawen hausen östlich der Elbe und Saale, zum Teil auch westlich dieser Flüsse. Sie siedeln in Runddörfern, Haus an Haus geschmiegt oder in Straßendörfern. Der sächsische Adel kreuzt seit langem mit ihnen die Klingen, erholt sich aus ihrer Mitte seine Sklaven, das Wort heißt Slave. Nun bricht der Sturm über sie los, zuerst über die Heveller an der Havel. Ihre Wasserfeste und Hauptstadt Brennabor wird von den über die vereiste Havel und die zugefrorenen Seen vordringenden Sachsen 928 erstürmt. Elbaufwärts geht es dann gegen die Dalmatier. Ein Krieg ohne Erbarmen. In Ghana, der Hauptstadt der Dalmatier, sprengt alles, was nicht zum Sklaven tauglich, über die Klinge. Hoch über die Elbe erhebt sich nun die neue Burg Meißen. Von hier geht es 929 nach Böhmen weiter. Herzog Wenceslav muss die deutsche Oberhoheit anerkennen. Der Bischof von Regensburg hat in diesem Land schon vorher seinen früheren Einfluss zurückgewonnen, denn bereits der alte Svatopluk hatte die slawischen Mönche wieder ausgetrieben. So sieht der Sachsenkönig in Prag nach dem Rechten. Inzwischen haben die sächsischen Grafen die Redarier und Apotiten in Mecklenburg unterworfen. Das Jahr 929 bringt die Entscheidung. Die Slawen erheben sich und mitzeln in der Burg Walsleben in der Altmark alle Bewohner nieder. Die Grafen Bernhard und Tietmar aber, deren Heerbann angefallen wird, vernichten in der Schlacht bei Lenzen das Slawenheer. Widukind von Corvey spricht von 200.000 gefallenen Slawen. 932 führt der König sein Heer gegen die Lusitzer in der Lausitz. Er nimmt ihre große Stadt Lebusa, die zerstört wird. Als ein Jahr darauf der Waffenstillstand mit den Ungarn abläuft, sind die Sachsen bereit. Von Heinrich aufgerufen, stimmt das Volk für den Kampf. Unter seinem Jubel lehnt der König weitere Tribute ab. Die Magyaren kommen, Rache zu nehmen und das Verweigerte selbst zu holen. Aber den einen Teil ihres Heeres werfen die Thüringer, der andere nimmt Reiß aus, als er den sächsischen Heerbann bei Riade, Rieteburg an der Mündung der Helme in die Unstrut, erblickt. Der Ungarnschrecken ist für den Norden 933 gebrochen. 5 Jahre später erscheinen sie noch einmal, aber es wird wieder eine neue zweifache Niederlage. Dann haben sich in Norddeutschland nie wieder Magyarenschwärme gezeigt. Heinrich aber steht auf der Höhe seines Lebens. Ein Feldzug des Jahres 934 zwingt die Dänen unter König Knuba, den Lehenseid zu leisten. Zwischen Eider und Schlei sichert der Ludolfinger die Nordgrenze durch Wiederherstellung der karolingischen Markgrafschaft. Die Ernte des Heldenlebens ist eingebracht. Der Chronist berichtet, der König habe nun erwogen, über die Alpen zu gehen, wo die Herrschaft über Italien und die Kaiserkrone winken. Er ist aber zu dem Zuge nicht gekommen. Ein Stärkerer, der Tod, meldet sich an. Auf der Pfalz Botfeld am Harz ereilt den König ein Schlaganfall, den er noch übersteht. Aber er besorgt sein Haus. In Erfurt versammelt er die Fürsten, die Nachfolge zu regeln. Sein Sohn Otto aus seiner zweiten Ehe mit Mathilda aus dem Geschlechte Widukinds wird ihm folgen. Dann stirbt der König auf seiner Pfalz Memleben an der Unstrut 936. Heinrich ist einer der Männer, die ungleich mehr sind, als sie scheinen. Eine echte Gründergestalt. Durch die Besiegung der Slawen hat er das stolze Werk der deutschen Nordostkolonisation des Mittelalters begonnen, durch die Abwehr der Magyaren die völlige Überwindung dieser Plünderer in die Wege geleitet. Auf den Grundlagen, die er, bodenständig und behutsam nur das Mögliche erstrebend, dies aber mit Kraft, auch Brutalität und Härte durchsetzend gefügt hat, konnte sein Sohn einen gewaltigen Machtbau aufrichten. Heinrich I. ist so in Wahrheit der Begründer des Deutschen Reiches. Mit dem 24-jährigen Otto I., 936 bis 973, kommt ein neuer Geist in das deutsche Königtum. Die Generation Heinrichs war einfach, ja spartanisch. Sie musste sich alles erst schwer erringen. Das neue Königtum beginnt mit prunkvoller Krönung. Die Erzbischöfe streiten sich darum, Otto krönen zu dürfen. In der Karolingerpfalz Aachen findet die Krönung statt. Und die Herzöge brauchen nicht mit Heeresmacht zur Anerkennung gesucht zu werden, sie sind zur Stelle, die Pflichten des Amtes zu üben. Der Bayer ist Marschall, der Lothringer Kämmerer, der Franke Truchseß, der Schwabe Mundschenk. Man merkt bei dieser prunkvollen Krönung erst recht, was der alte Heinrich in den 17 Jahren seiner Regierung geleistet hat. Das neue Königtum scheint von Anbeginn an sicher zu ruhen. Und doch muss Otto mehr als mancher andere deutsche König um seine Krone kämpfen. Es ist schließlich seine eigenste Tüchtigkeit, dass er sich ein festes Reich zimmert, das bei seinem Tode noch stärker als das des Vaters verwurzelt ist. Otto verlangt mehr von den Herzögen als Heinrich. Die Zeit des Bescheidens ist vorbei. Dieses Königtum wird sich nicht in die engen Grenzen zwingen lassen, deren freiwillige Umschreibung das staatsmännische Meisterwerk des alten Königs gewesen. Aber es werden sich gerade deshalb in den mächtigen Stammesherzogtümern Widerstände erheben, wie sie der Vater nicht kannte. Jedoch den jungen Herrscher erfüllt ein starkes, aus religiösen Empfindungen genährtes Bewusstsein für seine Stellung. Er will die Rechte der Krone vermehren. Dadurch geht das gute Verhältnis zu den Franken in die Brüche. Herzog Eberhard zerstört einem sächsischen Edelmann, mit dem er eine Fehde hat, die Burg. Der König aber ahndet die Tat als Friedensbruch, verurteilt den Herzog zu einer empfindlichen Buße, seine Helfer zu demütigenden Strafen. Die Franken sind über dieses harte und schonungslose Anziehen der Zügel wenig erbaut, der Herzog sinnt im Stillen auf Vergeltung. Ein geschickteres Vorgehen Ottos hätte manche Schwierigkeit vermeiden können, aber dem König kommt es darauf nicht an, wenn er die Aufgabe vor sich sieht, ein gerechter und starker Herr zu sein. Auch die Ausnahmestellung Bayerns kann er nicht dulden. Als dort Arnulf stirbt, lädt er die Söhne zu sich, um ihnen die Belehnung, aber mit verminderten Rechten zu erteilen. Doch schon gibt es Widerstand. Eberhard von Bayern weigert die Huldigung. Otto treibt ihn mit starker Heeresmacht aus seinem Lande und erteilt dem jüngeren Bruder des verstorbenen Herzogs die Belehnung, jedoch ohne das Recht, Bischöfe und Äbte in seinem Lande zu investieren. Zur Wahrnahme des Königs Gutes und der königlichen Einnahmen wird ein Pfalzgraf eingesetzt. Berthold, der jüngere Bruder des Ausgetriebenen. Mit der Sonderstellung Bayerns ist es vorbei.